Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Bitte? Eure Lordschaft, der Tee. Oh, danke. Zwei Tassen? Haben eure Lordschaft nicht jetzt Besuch erwartet? Ach ja, richtig. Mr. Hiram Otis, der Gesandte der Vereinigten Staaten, wollte um diese Zeit doch zu mir kommen. Aber Pünktlichkeit scheint nicht seine Hauptstärke zu sein. Um diese Zeit ist der Verkehr aber sehr dicht. Wir müssen seine Verspätung entschuldigen. Was hat er wohl für Wünsche? Er interessiert sich für unser leidiges Gespensterschloss draußen auf dem Land. Ach du meine Güte. Ja, ja, das Schloss bei Ascot. Wenn der Amerikaner den Kasten kaufen will, sollten eure Lordschaft den Herrn Gesandten vorher genauestens über alle dort herrschenden widrigen Umstände ins Bild setzen. Ja, ja, keine unnötigen Sorgen, mein Lieber. Es ist natürlich meine Pflicht, Mr. Otis über alles zu informieren. Ah, die Droschke. Ich sehe mal nach, ob er es schon ist. Ja, danke. Gehen Sie ihm entgegen und empfangen Sie ihn mit allem nötigen Respekt. Sehr wohl, eure Lordschaft. Also doch. Darf ich bitten? Danke sehr. Bitte. Guten Abend, Mr. Otis. Guten Abend, eure Lordschaft. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Danke. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Milord. Ganz meinerseits. Haben Sie Lust auf eine Tasse Tee? Oh ja, sehr gern. Danke sehr. Zucker? Nein, danke. Zitrone? Ja, etwas. Ist er Ihnen zu stark? Nein, nein, nein, nein. So. Ja, Mr. Otis, Sie haben also Interesse, unser altes Stammschloss in Ascot käuflich zu erwerben. Sehr richtig. Man hat Ihnen also schon von meiner Absicht berichtet und... Sie wissen auch sicher schon, was es mit diesem Haus für eine Bewandtnis hat. Darüber bin ich ganz sorglos. Es spukt in diesem Schloss. Na und? Das Gespenst von Canterville geht darin um. Das geniert uns alles nicht. Ich habe die Pflicht, Sie in peinlichster Ehrlichkeit über alle Vorkommnisse in diesem Haus zu informieren. Bitte, wenn Sie es für nötig erachten, Milord. Wir haben selbst nie in diesem Schloss gewohnt, seit meine Großtante, die Herzogin Mutter von Bolton, einst vor Schrecken Krämpfe fiel, von denen sie sich nie wieder erholte, weil ein Skelett seine beiden Hände ihr auf die Schultern legte, als sie gerade beim Ankleiden war. Ach, Milord, das ist doch hochinteressant. Ja, ich fühle mich verpflichtet, alles Ihnen zu sagen, Mr. Otis. Der Geist ist jetzt noch von verschiedenen Mitgliedern der Familie Canterville gesehen worden, sowie auch vom Geistlichen unserer Gemeinde, Hochwürden Augustus Dampier, der an King's College in Cambridge den Doktor gemacht hat. Nach dem Malheur mit der Herzogin wollte keiner unserer Dienstboten mehr bei uns bleiben. Unsere dienstbaren Geister sind furchtlos. Ja, das sagen Sie jetzt. Wir reden später nochmals darüber, wenn wir überhaupt handelseinig werden sollten. Aber eure Lordschaft, nur keine Bedenken. Wenn Sie weiter erfahren, dass Lady Canterville seitdem des Nachts nicht mehr schlafen konnte, vor lauter unheimlichen Geräuschen, die vom Korridor und von der Bibliothek herkamen, was sagen Sie dann? Milord, ich will die ganze Einrichtung und den Geist dazu kaufen. Ich komme aus einem modernen Lande, wo wir alles haben, was mit Geld zu bezahlen ist. Und ich meine... Mit all unseren smarten jungen Leuten, die ihnen ihre besten Tenöre und Primadonnen abspenstig machen, das gäbe es wirklich noch so etwas wie ein Gespenst in Europa. Wir dieses in allerkürzester Zeit drüben haben würden, in einem unserer öffentlichen Museen oder auf dem Jahrmarkt. Mr. Otis, nehmen Sie den Fall nicht zu sehr auf die leichte Schulter. Ich fürchte, das Gespenst existiert wirklich, wenn es auch bis jetzt den Impresarios gegenüber sich ablehnend verhalten hat. Seit 3 Jahrhunderten ist es wohl bekannt, genau gesprochen seit 1584. Und es erscheint regelmäßig, kurz bevor ein Glied unserer Familie stirbt. Nun, was das betrifft, das macht unser Hausarzt genauso. Aber, Milord, es gibt doch gar keine Gespenster. Ich meine, dass die Gesetze der Natur sich nicht der britischen Aristokratie zuliebe aufheben lassen. Sie sind jedenfalls sehr aufgeklärt in Amerika, Mr. Otis. Und wenn das Gespenst im Hause Sie nicht weiter stört, so ist ja alles in Ordnung. Sie dürfen nur nicht vergessen, dass ich Sie vorher gewarnt habe. Oh ja. Wünschen Sie noch etwas Tee? Nein, danke, Milord. Sie sind so gütig. Darf ich mich empfehlen? Ja? Wann können wir den Kaufvertrag unter Dach bringen? Oh, sagen wir in einer Woche. Ich muss nur meinem Anwalt davon Mitteilung machen. Ich danke Ihnen, Milord. Ich bin mit allem einverstanden und erwarte Ihren Bericht über den zu vereinbarenden Termin. Es war mir eine Freude, Sie kennengelernt zu haben, Mr. Otis. Bitte, Eure Lordschaft. Bringen Sie den Herrn Gesandten zu seinem Wagen. Sehr gern. Auf Wiedersehen, Milord, und nochmals besten Dank für Ihre Bereitschaft. Nicht der Rede wert, auf Wiedersehen, Mr. Otis. Wie weit liegt das Schloss vom Bahnhof Escott entfernt? Wie man uns informierte, mein Kind, sind es im Ganzen 8 Meilen. Ah, danke, Mama. Der Duft der nahen Tannenwälder ist berauschend. Dieser herrliche Juliabend. Weißt du noch, wie du auf dem Pony mit dem alten Lord Bilton ein Wettrennen veranstaltet hast? Und um 1,5 Pferdelängen Siegerin bliebst. Und vor der Achillesstatue hielt der junge Herzog von Cheshire sofort um deine Hand an. Und wurde noch am selben Abend unter Strömen von Tränen nach Eton in seine Schule zurückgeschickt. Ja. Ach, sei doch still! Schauen wir uns lieber die schöne Gegend an. Du wirst sicher hier auch reiten können. Ich habe mich schon erkundigt, es sind Reitpferde vorhanden. Das wird schön werden. Was sollen wir machen? Ihr spielt natürlich Indianer. Oh, fein. Was, Richard? Dann bauen wir uns ein Zelt. Oder einen Hochstamm. Schaut mal, da läuft ein Hase übers Feld. Das sind wilde Kaninchen. Ach so. Sie ergreifen für uns die Flucht. Der hat ein Tempo von mindestens 40 Meilen. Du blöd. Wie willst du das ausrechnen? Ach wohl, das kann ich nicht. Also jetzt lass mal den Zank hier, nicht? Bleib ein bisschen stehen. Schau mal, Mama. Ein Eichhörnchen. Es springt von Buche zu Buche. Und hier fliegt ein Fasan über uns hinweg. Passt nur auf, es wird euch allen hier gut gefallen. Hier sind wir am Eingangstor. Jetzt geht's nur noch durch den großen Park. Schau mal, Mama. Mhm. Ein ganzer Schwarm von Raben. Was das wohl zu bedeuten hat? Dunkle Regenwolken ballen sich zusammen. In Escott war der Himmel wolkenlos. Und ich habe die Schirme zu unterst eingepackt. Oh, Sie werden im Schloss schon Schirme haben, keine Sorge. Wir sind angekommen. Oh, bitte aussteigen. Hier kommt schon mit Anne, die Wirtschafterin, schon mit den Schirmen. Hier sind die Schirme. Ganz unerwartet, der Wolkenbruch. Mein Gott, der Regen ist ja schlimmer. Bitte, bitte, mein Kleid wird völlig nass werden. Danke, Mrs. Amne. Die Damen nehmen die Schirme und Robert und Richard springen zum Eingangstor. Ja, das Gepäck wird gleich ausgeladen. Ich bringe sofort ins Schloss, wenn der Regen etwas nachgelassen hat. Ach, ein dramatischer Beginn. Na, hoffentlich wird das Ende friedlicher. Also, Sie sind Mrs. Amne. Man nannte mir bereits Ihren Namen. Ja, das bin ich. Ich heiße Sie herzlich auf Schloss Canterville willkommen. Mein Name ist Hiram Otis. Oh, sehr angenehm. Das ist meine Frau Lucretia. Sehr erfreut. Das ist unsere 15-jährige Tochter Virginia. Ach, guten Tag. Und das sind unsere Zwillinge Robert und Richard. Oh, hallo. Unsere beiden Lausbuben haben noch Ferien. Sonst sind Sie bestens auf dem College in Eton aufgehoben. Darf ich Sie nun bitten, mir zu folgen? Ja, sehr gerne. Bitte, bitte, nehmt euch anständig. Hier, meine Herrschaften, betreten wir die alte Tudor-Halle. Oh, das ist ja hochinteressant. Wunderschön. Nun sieh mal, Hiram, die Ahnengalerie. Diese Bilder verkörpern die Geschichte dieses alten Schlosses. Aha. Und die vielen Rüstungen, wie echt, als ob die mit dir leben würden. Ob sich in dieser Rüstung das Gespenst versteckt hat? Mal probieren! Richard, benimm dich! Du auch, Robert, nehmt euch doch zusammen! Sehr wohl, Mama, sehr wohl, Papa. Mrs. Amney, was ich Ihnen noch sagen wollte, ich hoffe, dass Sie sich trotzdem bei uns wohlfühlen. Es wird mir eine große Freude sein, wenn ich bei Ihnen bleiben darf. Wir werden uns sicher sehr gut vertragen. Ich danke Ihnen, Frau Otis. Aber... Was aber? Ich bin auf das inständige Bitten von Lord Canterville hier im Schlosse geblieben. Trotz der unheimlichen Spukerei, der ich oft ausgesetzt war. Ach, keine Sorge, Mrs. Amney. Wir werden Sie vor aller Unbill beschützen. Wenn es was nützt, kann ich nur froh sein. Und wohin führt diese schwere Türe? In die eigentliche Empfangshalle. Ah. Diese schön getäfelte Decke. Und hier ist das Bild des Ahnherrn, der bis heute keine Ruhe fand. Wirklich großartig. Der sieht imponierend aus mit dem langen Vollbart. Wie aufregend. Die Türbeschläge sind alle alt. Sicher aus dem 16. Jahrhundert. Die montieren wir mal ab. Und da steht euch hier was zu verändern. Und hier, meine Damen und Herren, bitte folgen Sie mir, ist der wertvollste Raum des Hauses, die Bibliothek. Beachten Sie die Täfelung aus schwarzem Eichenholz und das originale Glasfenster aus dem Mittelalter. Hey, Robert! Richard, pass doch auf! Ja, Mama. Muss ja nicht immer gleich alles kaputt gehen. Hier wurde stets der Tee für die adligen Herrschaften serviert. Und da dachte ich mir, Sie würden sicher auch gern hier den Tee einnehmen. Wirklich sehr aufmerksam. Ja, wir bleiben sehr gerne hier. Darf ich um Ihren Mäntel bitten? Ich versorge Sie in der Garderobe. Ja, gerne. Ich gebe Ihnen meine Mama. Hier ist meine Mäntel. Danke, meine Jacke. Danke für den Mast. Hier, meinen Hut. Danke schön. Nehmen Sie inzwischen doch Platz. Ja, ich bringe gleich den Tee. Danke sehr. Durch die Glasfenster hat man einen herrlichen Blick auf den Park. Diese Blumen, diese mächtigen alten Bäume. Gefällt's dir hier, Virginia? Oh, ich finde es ganz entzückend hier. Ach, das wird eine schöne Zeit für uns werden. So, und hier ist endlich auch der Tee. Und feines Gebäck habe ich auch mitgebracht. Oh. Selbst gebacken. Oh, danke schön. Oh, fein. Sie sind zu lieb. Oh, fein, wir greifen zu. Ich habe schon einen Riesenhunger. Oder wünschen Sie lieber Toast mit Butter? Oh, nein, danke. Das ist alles recht, so wie Sie es vorbereitet haben. Sagen Sie mal, Mrs. Amney, was ist denn das für ein scheußlicher Fleck auf dem Fußboden? Ja, Mr. Otis. Ich fürchte, da hat man aus Unvorsichtigkeit etwas verschüttet. An dieser Stelle ist Blut geflossen. Wo denn? Lass mal sehen. Oh Gott, benehmt euch endlich. Wie grässlich. Ich liebe keine Blutflecken in einem Wohnzimmer. Er muss sofort entfernt werden. Das wird sich schwerlich machen lassen. Es ist das Blut von Lady Eleanor de Canterville. Sie wurde hier an dieser Stelle von ihrem Gemahl, Sir Simon de Canterville, im Jahre 1575 ermordet. Wie grässlich. Oh, fein. Bam. Seid doch mal ruhig. Erzählen Sie weiter, Mrs. Amney. Sir Simon überlebte sie um 9 Jahre und verschwand dann plötzlich unter ganz geheimnisvollen Umständen. Sein Leichnam wurde nie gefunden, aber sein schuldbeladener Geist geht noch jetzt hier im Schlosse um. Der Blutfleck wurde schon oft bewundert und kann durch nichts entfernt werden. Das ist doch alles Humbug. Pinkertons Universal-Fleckenreiniger wird ihn in Nu beseitigen. Robert, ich schau mal in meiner Tasche nach, ob du es findest. Papa. Und nun an die Arbeit. Hier, Richard, tu was für die Kunst. Sofort, Papa. Ausgezeichnete Arbeit. Sehen Sie, Mrs. Amney? Keine Spur mehr von den scheußlichen Flecken. Na, ich wusste ja, dass Pinkerton alles sauber machen würde. Oh Gott. Ach, was für ein schauderhaftes Klima. Um diese Zeit ein solches Unwetter. Das Gewitter zieht nicht ab. Mrs. Amney ist umgefallen. Na, nun komm doch. Helft mir doch, sie in den Sessel zu tragen. Ja. Komm. So dahin. Ja, so. So. Wahrscheinlich ist dieses alte Land so übervölkert, dass sie nicht mehr genug anständiges Wetter für jeden haben. Meiner Ansicht nach ist die Auswanderung das einzig Richtige für England. Mein lieber Hiram, was sollen wir bloß mit einer ohnmächtigen Frau anfangen? Ganz einfach, ein Glas Wasser. Hol ich sofort, Papa. Oder besser Whisky. Lucretia, schau mal im Schrank nach, ob du eine Flasche findest. Ja, warte, komm, Moment. Ja, hier ist sie. Sehr gut. So, sie rührt sich. Sie schlägt die Augen auf. Hier, Mrs. Army, trinken Sie. Das wird Ihnen gut tun. Oh, danke, mein Kind. Geht's Ihnen besser? Ich richte Sie ein wenig auf, ja? Danke, Mrs. Otis. Oh Gott, diesem Haus steht ein Unglück bevor. Ich habe mit eigenen Augen Dinge gesehen, dass jedem Christenmenschen die Haare davon zu Berg stehen würden. Und manche Nacht habe ich kein Auge zugetan aus Furcht vor dem Schrecklichen, das hier geschehen ist. Oh, das ist doch alles nur halb so schlimm. Beruhigen Sie sich, Mrs. Omney. Es wird gleich alles wieder gut werden. Wir fürchten uns doch nicht vor Gespenstern. Ich flehe den Segen der Vorsehung auf Sie alle herab. Schon gut, schon gut. Und ein wenig Schmerzensgeld wäre für mich auch von Nutzen. Aber sicher, das lässt sich alles regeln. Virginia? Ja, Mama? Bring Mrs. Amney auf ihr Zimmer. Sie soll sich dort von ihrem Schrecken erholen. Ja, gern, Mama. Kommen Sie, Mrs. Amney. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Oh, danke. Danke, mein Kind. So, nun trinken wir Tee in aller Gemütlichkeit. Ja, Buben, greift zu. Noch so gern. Ja, nehmt nur ordentlich. Ja, ich habe schon einen Mordshunger. Na fein, und der Tee ist wirklich ausgezeichnet. So. Das war aber heute Nacht ein Sturm. Das Haus krachte in allen Fugen. Die größten Bäume wurden von dem Orkan geschüttelt. Ich habe es vom Fenster aus beobachtet. Ich konnte ja kein Auge zutun. Du Arme, du musst halt den Schlaf nachholen. Ich werde es versuchen. Hat sich jemand nach dem Befinden von Mrs. Amney erkundigt? Ja, ich war soeben bei ihr. Es geht ihr viel besser. Und ich habe in ihrem Auftrag das Frühstück vorbereitet. Hoffentlich habe ich es recht gemacht. Na, ganz ausgezeichnet, mein Kind. Na bitte, nicht wunderbar. Fehlt. Was gibt's denn Schönes? Jeden Tag Eier mit Schinken und Porridge. Oh, schrecklich. Hier wird nicht gemeckert. Ihr esst, was auf den Tisch kommt. Immer wir Kleinen. Na. Da. Schaut mal alle her. Der Blutfleck ist schon wieder da. Also dein Wundermittel Pinkerton taugt aber nicht viel. Augenblick, Lucretia. Keine voreilige Kritik. Ich glaube nicht, dass die Schuld an Pinkertons Fleckenreiniger liegt. Es muss also das Gespenst sein. Los, Robert, Richard, hier ist das Fläschchen. Putz den weg. Aber Hiram, es war doch recht skeptisch von dir, die Existenz des Gespenstes zu leugnen. Ich meinerseits habe die Absicht, der psychologischen Gesellschaft beizutreten. Und ich meinerseits schreibe an die Herren Myers und Putmore über die Unvertilgbarkeit blutiger Flecken im Zusammenhang mit Verbrechen. Das ist eine ausgezeichnete Idee von mir. Mahlzeit. Wenn der Braten so gut schmeckt, wie er aussieht. Schon 9 Uhr. So spät haben wir noch nie zu Abend gegessen. Ah, das war heute ein heißer Tag. Ich habe einen Durst. Oh, ich auch. Ja, also für euch durstigen Seelen. Da kommen wir, Robert. So. Und Richard. So. Bitte. Sag mal, Virginia, was hast du heute alles unternommen? Ach, ich konnte heute endlich reiten. So recht nach Herzenslust. Das ging ausgezeichnet. Ein wundervolles Pferd. Das freut mich für dich, mein Kind. Und ihr beiden, was habt ihr gemacht? Wir haben zuerst Versteck gespielt. Und dann meine Nasen in die Flucht gejagt. Morgen spielen wir Gespenst im Schloss. Na, das lasst mal lieber bleiben. Und was habt ihr unternommen? Was wir unternommen haben? Was haben wir denn eigentlich unternommen? Ach ja, Papa und ich machten einen wunderschönen langen Spaziergang durch den Park und die benachbarten Felder. Es war wundervoll. Bei diesem Prachtwetter. Aber ich habe einen Muskelkater, verdammt nochmal. Ich glaube, ich gehe heute bald ins Bett. Und was ich noch sagen wollte, denkt euch, seit 3 Tagen schließe ich diesen Raum nachts ab. Und jeden Morgen ist der Blutfleck wieder am alten Platz. Ja, wir müssen uns halt an den Eigensinn unseres Hausgeistes gewöhnen. An dieses harte Bett werde ich mich nie gewöhnen können. Ob ich noch was lesen soll? Ich glaube, ich lösche doch besser das Licht aus. Was ist los? Ist da jemand? Wo habe ich nur die Streichhölzer? Ah, hier. Wie viel Uhr mag es sein? 1 Uhr. So spät? Da will ich doch mal nachsehen, was da draußen los ist. Meine Pantoffel. Guten Abend, mein Herr. Mein Gott, wie er aussieht. Die Augen rot wie brennende Kohlen. Langes, graues Haar in wirren Locken über die Schultern. Sein Kleid beschmutzt und zerrissen. Rostige Fesseln an Füßen und Händen. Mein lieber Herr, ich muss Sie schon bitten, Ihre Ketten etwas zu schmieren. Ich habe Ihnen zu diesem Zweck hier eine kleine Flasche von Tammany's Rising Sun Lubricator mitgebracht. Ein einmaliger Gebrauch genügt. Und auf der Enveloppe finden Sie glänzende Atteste hierüber von unseren hervorragenden einheimischen Geistlichen. Ich stelle es Ihnen neben das Licht und bin mit Vergnügen bereit, Ihnen auf Wunsch mehr davon zu besorgen. Gute Nacht, mein Herr. Aufgepasst! Er kommt! Hast du alle Kissen bereit? Alle, die ich kriegen konnte! Nun auf ihn los! Noch eins! Und noch eins! Saubande! Wartet nur! Ich will euch Mores lehren! Jetzt hilft mir nur noch die 4. Dimension. Hier, durch die Teflon hindurch. Schnell. In meiner geliebten kleinen Bude. Mein geheimes Zimmer, das niemand kennt. Das tut gut. Wie schön der Mond heute scheint. Das beruhigt mich ein wenig, dass mir das passieren musste. In meiner 300-jährigen Laufbahn bin ich noch nie so gröblich beleidigt worden. Wie die Buben mit Kissen nach mir warfen. Blamabel. Ach, wenn ich da an die Herzogin Mutter zurückdenke, die bei meinem Anblick Krämpfe bekam, als sie in ihren Spitzen und Diamanten besät vor dem Spiegel stand. Und an die 4 Hausmädchen. Hysterisch wurden die, als ich sie damals durch die Vorhänge des unbewohnten Schlafzimmers angrinste. Oder an den Pfarrer der Gemeinde, dessen Licht ich eines Nachts ausblies, als er einmal spät aus der Bibliothek kam. Und der seitdem bei Sir William Gall in Behandlung war, von Nervenstörungen geplagt. Und die alte Madame du Trémouillac, als sie eines Nachts aufwachte, sah sie mich als Skelett in ihrem Lehnstuhl am Kamin sitzen. Und ich las dabei ihr Tagebuch. Daraufhin lag sie 6 Wochen an einer Gehirnentzündung danieder. Und nach ihrer Genesung wurde sie eine treue Anhängerin der Kirche und brach jede Verbindung zu dem bekannten Freigeist Monsieur de Voltaire ab. Mit großer Freude erinnere ich mich an jene entsetzlich herrliche Nacht, wie der böse Lord Canterville in seinem Ankleidezimmer gefunden wurde, halb erstickt, weil ihm der Karobube im Hals steckte. Bevor er starb, beichtete er, dass er Charles James Fox mit dieser Karte bei Crockfords um 50.000 Pfund Sterling betrogen hatte und dass ihm ein Geist, das war ich höchstpersönlich, die Karte in den Hals gesteckt habe. Ja, schön war das. Welche weitere Taten kommen mir noch in den Sinn? Ach ja, der Kammerdiener, der sich in der Kirche erschoss, weil er eine grüne Hand hatte, an die Scheiben klopfen gesehen. Und dann die schöne Lady Stratfield, die mein schwarzes Samtband um den Hals tragen musste, damit die Spur von 5 in ihre weiße Haut eingebrannten Fingern verdeckt wurde und die sich schließlich in dem Karpfenteich am Ende der Königspromenade ertränkte. Oh, und wie machte ich Furore eines schönen Juliabends, als ich ganz einfach auf dem Tennisplatz mit meinen eigenen Knochen Kegel spielte. Nach all diesen Großtaten kommen solch elende moderne Amerikaner, bieten mir Rising Sun Öl an und Lausbuben werfen mir Kissen an den Kopf. So ist noch niemals in der Weltgeschichte ein Gespenst behandelt worden. Aber ich schwöre euch, blutige Rache, blutige Rache, blutige Rache. So, der Blutfleck ist für heute wieder einmal entfernt. Das war ja heute eine Nacht entsetzlich. Uns hat sie sehr gut gefallen. Das mit dem Kissen war eine blendende Idee von dir, Robert. Wie sie an der Rüstung abprallten, einfach herrlich. Ich bin einmal ungehalten über euch, dass ihr mit lautem Gelächter das Gespenst in die Flucht jagtet. Aber das ist doch und nicht ein andermal über das Gespenst, das mein probates Mittel von ihm so verachtet wurde. Ich habe durchaus nicht die Absicht, dem Geist irgendeine persönliche Beleidigung zuzufügen, und ich muss sagen, dass es aus Rücksicht auf die lange Zeit nicht höflich war, ihn mit Kissen zu bewerfen. Andererseits, wenn er wirklich und durchaus den Rising Sun Lubricator nicht benutzen will, so werden wir ihm seine Ketten fortnehmen müssen. Bei dem Lärm auf dem Korridor kann man ganz unmöglich schlafen. So schnell wird das Gespenst sich bei uns nicht mehr sehen lassen. Doch täglich finden wir erneut den Blutfleck hier in der Bibliothek. Merkwürdig ist nur der Wechsel der Farbe. Einmal mattrot, dann tiefes Purpur und heute smaragdgrün. Ich verstehe das nicht. Hast du schon mal grünes Blut fließen sehen? Ich? Nein. Blaues Blut wäre richtiger für den Geist gewesen. Wir müssen uns wieder was Neues ausdenken. Auf Wein! Daraus wird nichts, meine Herren Brüder. Lass das arme Wesen besser in Ruhe. Oh, wie schade. Jetzt, dass sie so lustig wird. Es hat sicher niemand bemerkt, wie wir uns aus dem Zimmer schlichen. Ob das Gespenst heute kommt? Wir liegen schon seit Tagen auf der Lauer. Eine Woche ließ es uns warten. Heute ist es Sonntag. Da kommt es bestimmt. Hast du alles bereit? Die Bogen? Die Pfeile? Ja. Hier dein Bogen und deine Munition. Und jetzt verstecken wir uns hinter dieser Säule. Komm, aber leise. Er kommt. Ich bin ja so aufgeregt. Und ziel genau auf seine Rüstung. Schuss! Verfluchte Bande! So eine Frechheit! Lausbuben! Getroffen, Hurra! Ich muss verteufelt Acht geben, sonst... Hier war der Lärm. Sicher waren die Buben mit dem Spiel. Hände hoch! Alles stockdunkel. Ich habe Streichhölzer im Sack. Das ist doch der Gipfel der Frechheit. Ich fürchte, Ihnen ist nicht ganz wohl. Und deshalb bringe ich Ihnen hier eine Flasche von Dr. Dobbles Tropfen. Wenn es Verdauungsbeschwerden sind, so werden Sie finden, dass es ein ganz vorzügliches Mittel ist. Soll ich mich in einen schwarzen Hund verwandeln? Das hat bisher immer gewirkt. Geht's Ihnen besser? Soll ich Ihnen helfen? Wie schön er phosphoreszierte. Jetzt ist er uns sicher böse, der Arme. Mein Beil hat gesessen. Wie meine an der Rüstung knallte. Einfach herrlich. Zwillinge. Und dieser krasse Materialismus der Mrs. Otis. Dr. Dobbles Tropfen. Das war der Gipfel. Meine schöne Rüstung. Zerbrochen. Ewig schade. Einst auf dem Turnier von Kenilworth bekam ich ihretwegen von niemand geringerem als der jungfräulichen Königin viel Schmeichelhaftes gesagt. Und jetzt? Kaputt. Alle meine Pläne sind zunichte geworden. Und ich hatte doch gehofft, den Amerikanern mit diesem Prunkstück von Rüstung zu imponieren. Doch immer mit Ruhe. Ich werde vorläufig nur den Blutfleck täglich erneuern. Und warte geduldig bis zum Freitag, den 13. August. Endlich Mitternacht. Die Stunde der Rache ist da. Mein Kostüm ist soweit in Ordnung. Dazu setze ich mir diesen weichen großen Hut auf. Mit der roten Feder. Und dies Laken mit Rüschen hübsch über Hals und Arme drapiert. So. Die Ketten habe ich geölt, damit sie nicht zu viel Lärm machen. Den rostigen Dolch eingesteckt. Ihn werde ich vor den Buben mir dreimal ins Herz stoßen. Für sie gehört überhaupt ein saftiger Denkzettel. Ich setze mich ihn zuerst auf die Brust. Dann steige ich zwischen ihren Betten als grüner, kalter Leichnam auf und krieche mit weiß gebleichten Knochen und einem rollenden Augapfel umher. Und in ihrem Schlafzimmer lege ich der Dame des Hauses meine eiskalte Hand auf die Stirn. Und Mr. Otis flüstere ich die schauervollen Geheimnisse des Beinhauses ins Ohr. Nur bei Virginia bin ich mir im Unklaren. Sie hat mich nie beleidigt. Sie ist hübsch und so sanft. Höchstens seufze ich ein paar Mal tief aus ihrem Kleiderschrank heraus. Und nun auf den Weg. Meine Freunde werden mich begleiten. Die Eule mit ihren schaurigen Flügelschlägen. Der Rabe krächzt von der nahen Eiche. Und der Sturm peitscht den Regen an die Fensterscheiben. Nur leise und vorsichtig, dass niemand zu früh erwacht. Was war das? Ach so, der Hund. Was ist denn das? Ein Gespenst baut sich vor mir auf. Es ist wie der Traum eines Wahnsinnigen. Der Kopf so kahl und glänzend. Das Gesicht fett und bleich. Dieses Grinsen, entsetzlich. Und aus den Augen brennt Feuer, auch das Maul, eine glühende Höhle. Und dieses scheußliche Gewand, ein Zettel ist daran. Und in der Hand eine Keule aus blitzendem Stahl. Was ist denn das? Der Kopf rollt auf den Boden. Ein Bettlaken, ein Besenstiel, ein Küchenbeil, ein hohler Kürbis und der Zettel. Was steht da? Das Otis-Gespenst. Der einzig wahre und originale Spuk des Schlosses. Vor Nachahmung wird gewarnt. Robert und Richard. Das ist unerhört. Ja, lacht nur. Euch allen wird das Lachen noch vergehen. Hickriki! Zum Teufel, du blöder Hahn! Nur weg von hier. Durch die Täfelung in meine Kammer. Wo ich mich in meinem ehernen Sarg zur Ruhe legen kann. Unser neuer Hausgeist hat seine Wirkung nicht verfehlt. Das Gespenst ist sich mächtig erschrocken. Sicher hat es getobt. Ich fand den Kürbiskopf weit in die Ecke gerollt. Nun auf, zu neuen Taten. Beeil dich mit dem Schnüren. Hierüber. Kreuz und quer spannen. Dann plumpst das Gespenst der Länge nach hin. Das gibt einen Heidenspaß. Schneller, es ist zu spät. Der Geist wird gleich kommen. Wir verstecken uns hier. Wie letztes Mal hinter der Säule. Beobachten die Wirkung. Ich bin völlig erschöpft. Meine Nerven sind am Ende. Was war das? Nichts. Was soll ich bloß machen? Wenn Sie den Blutfleck nicht haben wollen, dann lassen wir ihn weg. Diese Otis sind Leute von ganz niederer Bildung und völlig unfähig, den symbolischen Wert eines Schlossgespenstes zu würdigen. 5 Tage habe ich mich ruhig verhalten, aber heute Nacht muss ich mich mal wieder zeigen. Zuerst meine Ketten. Mit Rising Sun Lubricator Ölen. Das ist ein ausgezeichnetes Mittel. In der Tat. Gut, dass ich die 2. Flasche aus dem Zimmer von Mrs. Otis stibitzte. Den frechen Eton-Schülern muss ich heute in meiner berühmten Rolle als Graf ohne Kopf erscheinen. Seit mehr als 70 Jahren bin ich nicht mehr in dieser Rolle aufgetreten. Damals erschreckte ich die hübsche Lady Barbara modisch so damit, dass sie ihre Verlobung mit dem Großvater des jetzigen Lord Canterville auflöste und stattdessen mit dem schönen Jack Castletown nach Gretna Green floh und erklärte, um keinen Preis der Welt in eine Familie hineinheiraten zu wollen, die einem abscheulichen Gespenst erlaube, in der Dämmerung auf der Terrasse spazieren zu gehen. Der arme Jack wurde später vom Lord Canterville im Duell am Wentworth-Gehölz erschossen. Und Lady Barbara starb noch, ehe das Jahr vergangen war, in Tunbridge-Wells an gebrochenem Herzen. Ja, mein Erscheinen war damals von größtem Erfolg. Die langen ledernen Reitstiefel stehen mir auch wirklich ausgezeichnet. Und diesen Revolver werde ich darin verstecken. So. Und nun los auf die Reise. Zu den beiden Buben. Oh, verdammt. Das sind ja Schnüre gespannt. Wie soll ich denn jetzt aufstehen? Ja, habe ich auch nichts verloren? Die Ketten? Ja. Und den Revolver? Ah, hier. Jetzt aber schnell ins Kinderzimmer. Und den frechen Knaben eine Lektion erteilt. Wasser. Meine Gesundheit ist in Gefahr. Kreuzschwernot. Ich muss mich umziehen. Schnell zurück in meine Kammer. Ich werde mich erkälten. Ich werde mich erkälten. Ich werde mich erkälten. Ich werde mich erkälten. Ich werde mich erkälten. 2 Tage muss ich schon das Bett hüten. Eine scheußliche Erkältung. Und sie ist noch nicht abgeklungen. Ein schwerer Schock, der mein ganzes Nervensystem in Unordnung brachte. Ein dickes, rotes, wollenes Tuch hat mich wenigstens vor Zugluft geschützt. Ein Glück, dass ich ohne Kopf erschienen war. Denn wenn ich ihn aufgehabt hätte, wären die Folgen noch viel ernster gewesen. Bald gebe ich die Hoffnung auf, diese ordinären Amerikaner überhaupt erschrecken zu können. Wir haben heute den 19. September. Aha. Wieder mal Zeit für einen Hauptschlag. Ich habe mich ganz einfach in dieses lange Laken gekleidet. Ich verziere es noch mit bräunlichen Flecken von Friedhofserde. Dazu diese kleine Laterne und den Spaten des Totengräbers und diese kleine Armbrust, die mich gegen die bösen Zwillinge schützen soll. Das steht mir wieder mal alles ausgezeichnet. Sehr, sehr wirkungsvoll. Nun aber los. Was ist denn hier passiert? Die Ahnenbilder derer von Canterville sind verschwunden. Dafür hängen hier die albernen Fotografien der Amerikaner. In Lebensgröße. Mr. Otis und Miss Mrs. Otis. Wie respektlos. Noch eine Frechheit. Die Treppe hinauf. Eine kleine Abkühlung gefällig? Oh, schon wieder Wasser! Überall von Feinden umzingt. Das Beste ist ab durch die Mitte. Durch den eisernen Ofen! In den Kamin! Seit Wochen ist der Geist nicht mehr erschienen. Zu dumm. Der muss von der letzten Abkühlung her schön verschnupft sein. Nacht für Nacht legen wir hier in der Halle die Nussschalen aus. Und der kommt einfach nicht. Jeden Morgen kehrt Mrs. Anne die Schalen zusammen und wirft sie fort. Ich habe wieder neues Material besorgt. Wiederholen wir unseren Spaß. Großartig, gib mir noch welche. Hier hast du noch eine Portion. Ja, was ist denn hier los? Achtung, sie kommt. Endlich erwische ich euch bei dem Unsinn. Tagtäglich habe ich diese Sauerei in der Halle. Wir wollten doch nur... Und ich darf das jeden Tag aufkehren. Nichts da. Das ist doch nur wegen dem Gespenst. Jetzt kehrt ihr das sofort auf. Hier ist Besen und Schaufel. Lassen Sie uns doch die Freude. Auch eure Eltern sind mit sowas gar nicht einverstanden. Mrs. Anne, bitte, bitte. Schluss jetzt. Aufräumen. Das Gespenst hat genug von euren Streichen. Es muss jeder Spaß mal ein Ende haben. Hier, nimm den Besen, kehr. Los, schnell. Wie schade. Einem jede Freude zu verderben. Endlich ist es wieder sauber hier. Das ist sicher der junge Herzog, der von den Herrschaften eingeladen wurde. Oh. Hallo! Oh, königliche Hoheit, ich freue mich, Sie wiederzusehen. Ich begrüße Sie, Mrs. Anne. Guten Tag, königliche Hoheit. Nein, lassen Sie das. Ich bin für Sie einfach Cecil. Cecil? Ja. Ja, kommen Sie herein, Mr. Cecil. Ist das Ihr ganzes Gepäck? Es ist schwer genug. Immer noch die gleiche Wahl. Wie geht's denn? Was macht die Familie Otis? Danke, es geht Ihnen soweit gut. Und wie sind Sie mit dem Problem des spukenden Gespenstes fertig geworden? Ach, wissen Sie, das ist ein trauriges Kapitel. Die Zwillinge trieben einen solchen Schabernack mit dem armen Geist, dass er seit Wochen nicht mehr erschien. Ja, Robert und Ritzer, die beiden Buben. Na, das ist ja ganz gut so. Ich habe nur Angst, dass sich da was Fürchterliches zusammenbraut. Nein, beruhigen Sie sich. Es ist alles halb so schlimm. Früher, ja, oh, ja, da hat mein Großonkel Lord Francis Hilton einmal mit Oberst Carberry um 1000 Guineas gewettet, dass er mit dem Geist Würfel spielen wollte. Ja, am nächsten Morgen wurde er im Spielzimmer auf dem Boden liegend in einem Zustand hilfloser Lähmung aufgefunden. Seien Sie nur vorsichtig hier im Schloss. Glauben Sie, ich will mit dem Gespenst würfeln? Ich? Na, ich habe keine Angst. Darf ich nun um Ihren Mantel bitten? Gern, gern. Hier ist alles, bitte. Bringen Sie es auf mein Zimmer, ja? Ich wurde doch erwartet, oder? Gewiss, die Herrschaften sind im Bilde. Es ist alles vorbereitet. Sie erwarten Sie in der Bibliothek zum Tee. Mrs. Anne, noch eine vertrauliche Frage. Wie geht's der kleinen Virginia? Seien Sie unbesorgt. Es geht ja ausgezeichnet. Ach, Gott sei Dank. Sie ist ja ein so liebes und braves Kind. Ja. Ach, ich habe sie so recht ins Herz geschlossen. Ja, das kann ich auch von mir behaupten. Seit unserer letzten Begegnung beim Wettrennen sind wir beide um ein Jahr älter geworden und das ist gut so. Vielleicht finde ich Ihre Eltern heute milder gestimmt. Hoffen wir das Beste. Das sind meine schönsten Ferien hier auf Schloss Tenterville. Ach, Virginia, sie sind zu Ende. Dann muss ich wieder zurück auf meine Schule. Freuen wir uns an dem schönen Tag. Ja. Oh, Cecil, denken wir nicht daran, dass du bald wieder weg musst. Sehr gut, denken wir nicht mehr daran. Ach, wie schön ist es hier, so durch den Park und die Wälder zu reiten. Und besonders an deiner Seite. Oh. Reiten wir doch zu den Broccoli-Wiesen. Auf ein! Ja, da können wir die Pferde so richtig laufen lassen. Ach, ja. Los, los! Los, mein kleiner Liebling! Ja. so schöner Herbsttag ist auch eine Seltenheit in dieser Gegend. Oh, wie schön ist die Umgebung des Schlosses. Eine großartige Idee meiner Eltern, das alles hier zu kaufen. Und zu zweit kann man alles noch viel mehr genießen. Achtung! Achtung! Vorsicht, die Sträucher! Oh, oh, oh. Halt! Au, au, ah, au, oh, oh Gott. Ach, zu dumm, dass ich nicht aufpasste. Virginia, Virginia, ist was passiert? Kann ich dir helfen? Was geht? Ich bin weich gefallen. Aber schau mal, mein ganzes Kleid ist zerrissen. Oh, so was Dummes. Oh, das ist doch nicht weiter schlimm. Ach, Cecil, ich laufe schnell zum Schloss und zieh mich um. Ich bin gleich wieder da, in ein paar Minuten. Wart auf mich, Cecil. Wart auf mich, Cecil. Virginia! Virginia! Warte doch! Ich komm mit! Bleib doch! Diese Untätigkeit hier ist gar nicht nach meinem Geschmack. Ich muss aber noch warten, bis ich diesem Cecil, diesem kleinen Liebhaber Virginias, als Vampir erscheinen kann. In dieser furchterregenden Rolle traf ich Lady Startup an jenem verhängnisvollen Neujahrsabend. Sie starb 3 Tage darauf an einem Gehirnschlag. Sie enterbte noch schnell die Cantervilles, ihre nächsten Verwandten, und vermachte ihren ganzen Besitz ihrem Landapotheker. Ach ja, wenn nur diese Zwillinge nicht wären. Sie durchkreuzen alle meine Pläne. Ich bleibe lieber hier, in meiner Kammer. Hier bin ich ungestört und unentdeckt. Ich bin ganz melancholisch. Das macht der Herbst. Das matte Gold des vergilbten Laubs fliegt durch die Luft. Und die wenigen noch roten Blätter tanzen einen wilden Reigen in der langen Allee. Mrs. Annie, Mrs. Annie, schnell, helfen Sie mir. Mein Kleid ist völlig... Ja, um Gottes Willen, wo bin ich denn hingeraten? Virginia, bleib doch. Hab keine Angst. Ich kam in der Eile am Gobelinzimmer vorbei, fand diese Türe und hoffte, hier Mrs. Amni zu treffen. Sie arbeitet oft für Mama und da dachte ich, dass sie auch mein zerrissenes Kleid ausbessern könnte. Und nun treffe ich sie hier in diesem Verlies. Tu mir den Gefallen und bleib ein wenig bei mir. Meinetwegen. Sie tun mir so leid. Weshalb, kleine Virginia? Ach, wegen Robert und Richard. Ach so. Morgen müssen meine Brüder nach Eton zurück. Und wenn sie sich dann wie ein gebildeter Mensch betragen, so wird sie niemand mehr ärgern. Das ist ein einfältiges und ganz unsinniges Verlangen einem Geist gegenüber. Ich muss mit meinen Ketten rasseln, muss durch Schlüssellöcher stöhnen und des Nachts umherwandeln, wenn es das ist, was du meinst. Dafür bin ich ja da. Dafür ist man nicht da. Und Sie wissen sehr gut, dass Sie ein böser und schlechter Mensch gewesen sind. Mrs. Amni hat uns am ersten Tag unseres Hierseins gesagt, dass Sie Ihre Frau getötet haben. Nun ja, das gebe ich zu. Aber das war doch eine reine Familienangelegenheit und ging niemanden etwas an. Es ist sehr unrecht, jemanden umzubringen. Die billige, strenge, abstrakte Moral, wie ich sie hasse. Meine Frau war sehr hässlich, hat mir niemals die Manschetten ordentlich stärken lassen und verstand nichts vom Kochen. Denk nur, einst hatte ich einen kapitalen Bock im Hoglewald geschossen. Und weißt du, wie sie ihn auf den Tisch brachte? Das große Geweih. Aber das ist ja jetzt alles gleichgültig, denn es ist lange her. Und es war nicht nett von ihren Brüdern, mich zu Tode hungern zu lassen, bloß weil ich sie getötet hatte. Sie zu Tode hungern? Oh, lieber Herr Geist. Sir Simon de Canterville ist mein Name. Sir Simon de Canterville? Sagen Sie, Sir Simon, sind Sie sehr hungrig? Ich habe ein Butterbrot bei mir. Möchten Sie das haben? Nein, danke. Ich nehme jetzt nie mehr etwas zu mir. Aber trotzdem ist es sehr freundlich und du bist überhaupt viel netter als alle anderen aus deiner Familie, aus dieser groben, abscheulichen, vulgären und hinterhältigen Familie. Schweigen Sie! Meine Familie Otis aus den Vereinigten Staaten so zu verunglimpfen. So bös meinte ich es nicht, Virginia. Sie sind es, der grob und abscheulich und gewöhnlich ist. Und was die Hinterhältigkeit betrifft, so wissen Sie sehr wohl, dass Sie mir alle Farben aus meinem Malkasten gestohlen haben, um den lächerlichen Blutfleck in der Bibliothek stets frisch zu machen. Erst nahmen Sie mir alle roten Farben, sogar Vermillon. Und ich konnte gar keine Sonnenuntergänge mehr malen. Dann nahmen Sie mir das Smaragdgrün und das Chromgelb. Und schließlich blieb mir nichts mehr als Indigo und Chinesischweiß. Das reichte nur noch für Mondscheinlandschaften, die immer einen solch melancholischen Eindruck machen und gar nicht so leicht zu malen sind. Das entspricht aber viel mehr meiner Stimmung, Virginie. Ich habe Sie nie verraten, Sir Simon, obgleich ich sehr ärgerlich war. Und die ganze Sache war ja überhaupt lächerlich. Wer hat denn je im Leben von grünen Blutflecken gehört? Aber was sollte ich tun? Heutzutage ist es sehr schwer, echtes Blut zu bekommen. Und als deine Leute mit dem Fleckenreiniger anfingen, da sah ich wirklich nicht ein, warum ich nicht deine Farben nehmen sollte. Was nun die besondere Färbung betrifft, so ist das Geschmackssache. Die Cantervilles zum Beispiel haben blaues Blut. Das allerblauste in England. Aber ich weiß, ihr Amerikaner macht euch aus dergleichen nichts. Das können Sie ja gar nicht wissen. Und das Beste wäre, Sie wanderten aus und vervollkommneten Ihre Bildung. Mein Vater wird nur zu glücklich sein, Ihnen eine freie Überfahrt nach Amerika zu verschaffen. Und wenn auch ein hoher Zoll auf Geistigem jeder Art liegt, so wird es doch auf dem Zollamt keine Schwierigkeiten geben. Denn die Beamten sind alle Demokraten. Wenn Sie erst mal in New York sind, so garantiere ich Ihnen einen großen Erfolg. Ich kenne eine Menge Leute, die $1,000 dafür geben würden, einen Großvater zu haben und noch unendlich viel mehr für ein Familiengespenst. Ich glaube, mir würde Amerika nicht gefallen. So, dann guten Abend, Sir Simon. Ich gehe jetzt und will Papa bitten, Robert und Richard extra 8 Tage länger Ferien zu geben. Bitte, Virginia, geh nicht. Ich bin so einsam und unglücklich. Ich möchte nur schlafen und kann es doch nicht. Das ist töricht. Sie brauchen doch nur zu Bett zu gehen und das Licht auszublasen. Manchmal ist es so schwer, wach zu bleiben, besonders in der Kirche. Aber beim Einschlafen gibt es doch gar keine Schwierigkeiten. Sogar die kleinen Kinder können das und sind doch gar nicht klug. Seit 300 Jahren habe ich nicht mehr geschlafen. 300 Jahre? Ja, ja, kleine Virginia. Und dabei bin ich so müde. Armer, armer Geist. Haben Sie denn kein Fleckchen Erde, wo Sie mal schlafen können? Weit hinter jenen Wäldern liegt ein kleiner Garten. Da wächst langes Gras, da blühen die weißen Sterne des Schierlings. Und die Nachtigallen singen die ganze Nacht hindurch. Ja, mein Kind, sie singen die ganze lange Nacht. Und der kalte, kristallene Mond schaut hernieder. Und die Trauerweide breitet ihre Riesenarme über die Schläfer aus. Sie meinen den Garten des Todes? Ja, Virginia. Der Tod muss schön sein. In der weichen, braunen Erde zu liegen, während das lange Gras über einem hin und her schwankt. Und der Stille zu lauschen. Kein Gestern, kein Morgen haben. Zeit und das Leben vergessen, im Frieden sein. Du kannst mir helfen. Ich? Ja, du kannst mir die Tore des Todes öffnen. Denn auf deiner Seite ist die Liebe. Und die Liebe ist stärker als der Tod. Erzählen Sie weiter, Sir Simon. Hast du meine Prophezeiung an dem Fenster in der Bibliothek gelesen? Ich habe sie oft gelesen und kenne sie sehr gut. Sie ist mit verschnörkelten schwarzen Buchstaben geschrieben und schwer zu entziffern. Es sind nur 6 Zeilen. Ich habe sie auswendig gelernt. So gut gefielen sie mir. Wenn ein goldenes Mädchen es dahin bringt, dass es sündige Lippen zum Beten zwingt, wenn die dürre Mandel unter Blüten sich senkt, ein unschuldiges Kind seine Tränen verschenkt, dann wird dies Haus wieder ruhig und still und Friede kehrt ein in Schloss Canterville. Aber ich weiß gar nicht, was es heißen soll. Das heißt, dass du für mich über meine Sünden weinen musst, da ich ja keine Tränen mehr habe. Und du musst für mich und meine Seele beten. Und da du immer gut und sanft gewesen bist, wird der Engel des Todes Erbarmen mit mir haben. Du wirst entsetzliche Gestalten im Dunkel sehen müssen. Schauriges wird dein Ohr vernehmen, aber es wird dir kein Leid geschehen. Denn gegen die Reinheit eines Kindes sind die Gewalten der Hölle machtlos. Ich fürchte mich nicht. Ich will den Engel bitten, Erbarmen mit ihnen zu haben. Virginie, mein Kind, wie schön ist's, deine Hand zu küssen. Und wie kalt fühlt sich die ihre an. Folge mir, Virginie. Virginie, folge mir. Folge mir, Virginie. Folge mir, Virginie. Wo sind Sie, Sir Simon? Folge mir, Virginie. Sir Simon, wo sind Sie? Jetzt ist es schon 6 Uhr und Virginia ist immer noch nicht gekommen. Ach, Hiram, ich bin in großer Sorge. Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Virginia ist doch oft bis spät im Park geblieben. Sie ist aber ins Schloss gelaufen, um sich ein anderes Kleid anzuziehen. Es muss was geschehen sein. Und zwar im Moment. Kommt mal her, Kinder. Ja, Papa? Was sollen die tun? Ihr sucht jetzt kreuz und quer den Park ab. Jeder nimmt eine Laterne mit und sobald ihr auf eine Spur von Virginia stoßt, gebt ihr sofort hier Mrs. Anne Bescheid. Ist das klar? Ja, Papa. Wir suchen alles ab. Hoffentlich finden Sie die arme Virginia. Ich werde sofort an alle Polizeiposten Depeschen schicken. Das kann ich ja besorgen. Zigeuner haben die letzte Nacht im Park übernachtet. Zigeuner? Ob sie vielleicht mit dem Verschwinden des Kindes zu tun hatten? Das werde ich auch der Polizei melden. Ich glaube, ich fahre schnell nach Escott, ob man am Bahnhof Virginia gesehen hat. Mr. Otis, darf ich Sie nicht dahin begleiten? Ach, lieber Cecil, das geht auf keinen Fall. Es würde Ihren Nerven nur noch mehr belasten. Bleiben Sie hier bei Mrs. Anne und essen Sie zu Abend. Ich bitte um Verzeihung, Mr. Otis, aber ich kann nicht Abend essen, solange Virginia nicht gefunden ist. Seien Sie mir nicht böse, aber wenn Sie voriges Jahr Ihre Einwilligung zu unserer Verlobung gegeben hätten, so wäre uns all diese Sorge erspart geblieben. Nicht wahr, Sie lassen mich hier nicht allein? Bis Sie das Pferd gesattelt haben, Mantel und Hut gefunden, verlieren wir nur viel Zeit. Ich gehe auf jeden Fall mit Ihnen. Ach gut, kommen Sie mit, aber dann muss ich Ihnen in Escott erst einen neuen Hut kaufen. Ach zum Teufel mit meinem Hut. Ich will Virginia wieder haben. Mrs. Anne, Sie richten das Essen für später, bis wir wieder zurück sind. Sehr wohl, gnädiger Herr. Cecil, kommen Sie schnell, nur keine Zeit verlieren. Mrs. Amney, Sie bleiben hier und halten Wache. Verlassen Sie sich nur auf mich, gnädige Frau. Zuerst will ich an alle Polizeiposten depeschieren und auch einen Blick in den Park werfen. Vielleicht habe ich ja Glück, unser Kind wiederzufinden. 11:30 Uhr schon. So spät. Das Essen wird doch kalt. Greifen Sie doch zu. Bitte, gnädige Frau. Ich kann doch jetzt nichts essen. Ach, mein armes Kind. Ich mache Ihnen Umschläge, das wird Sie beruhigen, mit Otokolan. Legen Sie sich ein wenig nieder, hier aufs Sofa. Sie sind zu lieb, aber lassen Sie nur. Am Bahnhof in Escott fanden wir keine Spur, der Stationsvorstand tat alles Mögliche. Er telegrafierte die Strecke hinauf und hinunter. Dann ritten wir nach Bexley weiter. Ein Dorf, 4 Meilen von hier entfernt. Dort haben nämlich die Zigeuner ihr Lager aufgeschlagen. Mit den Gendarmen suchten wir alles ab. Von Virginia nicht die geringste Spur. Los, ihr Buben. Wollt ihr nicht zugreifen? Ihr werdet sicher tüchtig Hunger haben. Danke, Papa. Ich kann nichts essen. Ich auch nicht, arme Schwesterlein. Dann ist es besser, wenn wir jetzt alle zu Bett gehen. Ein wenig Schlaf wird uns nach den Strapazen des Tages nur gut tun. Du hast recht, Hyman. Aber morgen, morgen musst du sofort nach Scotland Yard telegrafieren, dass man uns mehrere Detektive schicken soll. Mitternacht, schon so spät. Gute Nacht, ihr Lieben. Die Geisterstunde. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht. Gute Nacht, ihr zwei. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf schön. Gute Nacht. Dass du nur wieder da bist, mein Kind. Papa! Mama! Virginia. Mama, du willst schon. Mrs. Arthur! Mein Kind, wo bist du nur gewesen? Wir sind meilenweit über Land gefahren, dich zu suchen. Die Mama hat sich zu Tode geängstigt. Du darfst nie wieder so dumme Streiche machen. Nur das Gespenst, Arthur! Seid doch mal ruhig und hör zu, was Virginia zu berichten weiß. Ach, mein Liebling. Gott sei Dank, dass wir dich wieder haben. Du darfst nie wieder von meiner Seite. Papa, ich war bei dem Gespenst. Was, bei dem Gespenst? Sir Simon ist tot. Du musst kommen, ihn zu sehen. Er ist in seinem Leben ein schlechter Mensch gewesen. Aber er hat alle seine Sünden bereut. Und ehe er starb, gab er mir diese Schatulle mit sehr kostbaren Juwelen. Wie wundervoll. Diese Edelsteine, diese herrliche Kette von Rubinen. Wir wollen diesen kostbaren Schatz lieber nicht annehmen. Er gehört der Familie Canterville. Kommt alle mit und folgt mir in die kleine versteckte Kammer, wo das Gespenst jahrhundertelang hauste. Hier, hier durch die Wachtäfelin. Und dann durch diesen engen geheimen Korridor. Hier sind wir am Ziel. Schaut euch die schwere Tür an. Wie ergreifend. An Ketten gefesselt liegt das Gespenst am Boden. Friede seiner Seele. Seine Knochenhand greift nach einem leeren Krug. Wie unser Skelett im College. So löst sich das Geheimnis von Sir Simon de Canterville. Die grausige Tragödie eines Gespenstes. Schaut doch, hier, durchs Fenster. Im Mondlicht könnt ihr es genau sehen. Der alte verdorrte Mandelbaum blüht. Was, um diese Zeit? Im Herbst. Ein Wunder ist geschehen. Ich kann die Blüten ganz deutlich sehen. Gott hat ihm vergeben. Ach, Cecil, wie schön. Du bist ein Engel, Virginia. Ja? Mr. Hiram B. Otis, Gesandter der Vereinigten Staaten von Amerika. Oh, ich lasse bitten. Milord, ich bin sehr erfreut, Sie wiederzusehen. Mr. Otis, die Freude ist ganz meinerseits. Nach dem eindrucksvollen Begräbnis von Sir Simon hatte ich leider nur wenig Gelegenheit, mit Ihnen über eine wichtige Sache zu sprechen, die mir doch sehr am Herzen lag. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Ein Sherry angenehm? Oh ja, gern. Zum Wohl? Auf Ihr Wohl. Ja. Ja, das Begräbnis meines Urahnen war ein seltsames Erlebnis. Dass diese arme Seele endlich Ruhe fand, haben wir einem Wunder, Ihrer Tochter Virginia, zu danken. Ein tapferes Mädchen. Wissen Sie, dass sie, sobald sie mündig sein wird, den jungen Cecil, den Herzog von Cheshire, heiraten wird? Oh, eine gute Wahl. Da kann ich nur gratulieren. Ich danke Ihnen. Ja, was führt Sie zu mir? Sie hatten doch was auf dem Herzen. Wie Ihnen sicher bekannt war, übergab Sir Simon meiner Tochter eine Schatulle kostbarster Juwelen. Von ganz hervorragender Schönheit. Ein Halsschmuck von Rubinen in altvenezianischer Fassung. Ein Meisterwerk der Kunst des 16. Jahrhunderts. Und noch viele andere schöne Dinge. So wertvoll, dass meine Frau zögerte, unserer Tochter zu erlauben, den Schmuck anzunehmen. Aber ich bitte Sie, Mr. Otis. Milord, ich weiß sehr wohl, dass sich in diesem Lande die Erbfolge eben sowohl auf Familienschmuck wie auf Grundbesitz erstreckt. Und ich bin dessen ganz sicher, dass diese Juwelen ein Erbstück Ihrer Familie sind oder doch sein sollten. Ja. Ich muss Sie demgemäß bitten, die Preziosen mit nach London zu nehmen und sie lediglich als ein Teil Ihres Eigentums zu betrachten, der unter allerdings höchst wunderbaren Umständen wieder in Ihren Besitz zurückgelangt ist. Was meine Tochter anbetrifft, so ist sie ja noch ein Kind und hat, wie ich mich freue sagen zu können, nur wenig Interesse an solchen Luxusgegenständen. Meine Frau, die, wie man wohl sagen kann, eine Autorität in Kunstsachen ist, da sie den großen Vorzug genossen hat, als junges Mädchen mehrere Winter in Boston zu verleben. Oh. Meine Frau sagte mir, dass diese Juwelen einen sehr bedeutenden Wert repräsentieren und sich ganz vorzüglich verkaufen würden. Unter diesen Umständen bin ich überzeugt, Lord Canterville, dass Sie einsehen werden, wie unmöglich es für mich ist, einem Mitglied meiner Familie zu erlauben, in dem Besitz der Juwelen zu bleiben. Und endlich ist dieser eitle Putz und Tand und dieses glänzende Spielzeug, so passend und notwendig es auch zur Würde der britischen Aristokratie zu gehören scheint, doch unter jenen niemals recht am Platze, die in dem strengen und, wie ich bestimmt glaube, unsterblichen Grundsätzen republikanischer Einfachheit erzogen sind. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass Virginia sehr gerne die Schatulle behalten möchte, als Erinnerung an ihren unglücklichen, irregeleiteten Vorfahren. Da die Schatulle sehr alt und in einem Zustand großer Reparaturbedürftigkeit zu sein scheint, so werden Sie es vielleicht angemessen finden, der Bitte meiner Kleinen zu willfahren. Ich, für mein Teil, muss allerdings gestehen, dass ich außerordentlich erstaunt bin, eins von meinen Kindern Sympathie mit dem Mittelalter in irgendeiner Gestalt empfinden zu sehen. Und ich kann mir das nicht anders als dadurch erklären, dass Virginia in einer ihrer Londoner Vorstädte geboren wurde, kurz nachdem Lucretia, meine Frau, von einer Reise nach Athen zurückgekehrt war. Mein lieber Mr. Otis, Ihre entzückende kleine Tochter hat meinem unglücklichen Ahnen Sir Simon einen höchst wichtigen Dienst geleistet. Und meine Familie und ich sind ihr für den bewiesenen erstaunlichen Mut zu sehr großem Dank verpflichtet. Ganz zweifellos sind die Juwelen Miss Virginias Eigentum. Und wahrhaftig, ich glaube, wäre ich herzlos genug, sie fortzunehmen. Der böse alte Bursche würde noch diese Woche wieder aus seinem Grab aufstehen und mir das Leben hier zur Hölle machen. Und was den Begriff Erbstück anbelangt, so ist nichts ein Erbstück, was nicht mit diesem Ausdruck in einem Testament oder sonst einem rechtskräftigen Schriftstück also bezeichnet ist. Und von der Existenz dieser Juwelen ist nichts bekannt gewesen. Ich versichere Sie, dass ich nicht mehr Anspruch auf Sie habe als Ihre Dienerschaft. Und wenn Miss Virginia erwachsen ist, so wird sie, meine ich, doch ganz gern solche hübsche Sachen tragen. Außerdem vergesst sie ganz, dass sie ihr damals die ganze Einrichtung und das Gespenst dazu übernommen haben und alles, was zu dem Besitztum des Gespenstes gehörte. Das wurde somit ihr Eigentum. Und was auch Sir Simon für eine merkwürdige Tätigkeit nachts auf dem Korridor entfaltet haben mag, vom Standpunkt des Gesetzes aus, war er absolut tot. Und somit erwarben sie durch Kauf sein Eigentum. Ich bin mit Ihrem großzügigen Entgegenkommen durchaus nicht einverstanden. Ach. Überlegen Sie sich doch noch mal genau, ob Sie nicht auf die Rückgabe des Schmucks eingehen nein, würden. Nein, nein, nein, ich bleibe bei meiner Meinung, Mr. Otis. Machen Sie doch der kleinen Virginia diese Freude. Und ein paar Jahre später kann sie es ja als mein Hochzeitsgeschenk betrachten. Nun, wie Sie meinen, Milord. Auf jeden Fall danke ich Ihnen für Ihre so vornehme Gabe von ganzem Herzen. Gestatten Sie, dass ich mich jetzt von Ihnen verabschiede. Oh. Dringende Geschäfte warten in der Gesandtschaft auf mich. Mr. Otis, Ihr Besuch hat mich sehr gefreut und ich sage Ihnen auf Wiedersehen. Bitte, Milord. Begleiten Sie bitte den Herrn Gesandten zum Wagen. Sehr wohl. Leben Sie wohl und grüßen Sie Ihre Familie. Insbesondere aber Virginia. Auf Wiedersehen und nochmals vielen Dank. Wie herrlich deine Rosen duften. Sie sind für Sir Simon bestimmt. Jetzt noch diesen Weg lang. Dann geht es nach dem Stern nach rechts. Das Grab ist leicht zu finden. Diese Rosen sind ebenso schön wie jene, die du bei unserer Hochzeit trugst. Ja, das waren schöne Tage. Die feierliche Stunde in St. George's. Deine Familie. Das prächtige Dinner in eurem Haus. Nur dein Papa war von unserer Tradition weniger angetan. Naja, aber dann macht er doch zu allem eine gute Miene. Schau mal, die herrlichen Tannen. Sir Simon, unser Gespenst, hat im Garten des Todes endlich seine Ruhe gefunden. Wir sind da. Sie haben einen Grabstein aufgestellt. Und nur mit seinen Initialen beschriftet. Und mit dem schönen Spruch vom Mandelbaum. Wenn ein goldenes Mädchen es dahin bringt... Bitte, Cecil, lies nicht weiter. Ja, meine Liebe. Die Rosen streue ich auf sein Grab. Virginia, ich habe noch einen Herzenswunsch. Was meinst du, Cecil? Eine Frau sollte keine Geheimnisse vor ihrem Mann haben. Aber lieber Cecil, ich habe doch keine Geheimnisse vor dir. Doch, doch, das hast du, Virginia. Du hast mir nie gesagt, was dir begegnet ist, als du mit dem Gespenst verschwunden warst. Mit Sir Simon? Mhm. Das habe ich niemandem gesagt. Das weiß ich, aber du könntest es mir doch jetzt sagen. Bitte verlang das nicht von mir. Virginia. Ich kann es dir nicht sagen. Der arme Sir Simon. Ich bin ihm doch zu großem Dank verpflichtet. Ja, du brauchst nicht zu lachen, Cecil. Es ist wirklich wahr. Er hat mich einsehen gelehrt, was das Leben ist. Und was der Tod bedeutet. Und dass die Liebe stärker ist als beide zusammen. Virginia, Liebes, du kannst dein Geheimnis behalten, solange mir nur dein Herz gehört. Das Herz hat dir schon immer gehört, Cecil. Aber unseren Kindern wirst du einst dein Geheimnis verraten, nicht wahr? Oh, Cecil, das kann ich dir nicht versprechen. Ja, Sir Simon. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.